Sechste Szene. 1616. Das Collegium Romanum, Forschungsinstitut des Vatikans, bestätigt Galileis Entdeckungen. Das hat die Welt nicht oft gesehen, dass Lehrer selbst ans Lernen gehen. Clavius, der Gottesknecht, gab dem Galilei recht. Saal des Collegium Romanum in Rom. Es ist Nacht. Hohe Geistliche, Mönche, Gelehrte in Gruppen. An der Seite allein Galilei. Es herrscht große Ausgelassenheit. Oh Dummheit, oh Dummheit. Ich möchte, dass mir einer einen Satz nennt, der nicht geglaubt wurde. Zum Beispiel, dass Sie unüberwindliche Abneigung gegen Mahlzeiten verspüren, Monsignore. Wird geglaubt. Nur das Vernünftige wird nicht geglaubt. Dass es einen Teufel gibt, das wird bezweifelt. Aber dass die Erde sich dreht wie ein Schusser in der Gosse, das wird geglaubt, sagt der Simplicitas. Mir schwindelt. Die Erde dreht sich zu schnell. Gestatten Sie, dass ich mich an Ihnen einhalte, Professor. Ja, sie ist heute wieder ganz versoffen, die Alte. Halt, halt, wir rutschen ab. Halt, sage ich. Die Venus steht schon ganz schief. Ich sehe nur noch ihren halben Hintern. Wenn wir nur nicht auf den Mond geschmissen werden, Brüder, der soll scheußlich scharfe Bergspitzen haben. Stemm nicht mit dem Fuß dagegen. Und schaut nicht hinab. Ich leide unter Schwindel. Unmöglich, Schwindel im Collegium Romanum. Untersucht ihr immer noch? Das ist ein Skandal. Wir nicht. Wohin soll das führen? Ich verstehe den Clavius nicht. Wenn man alles für bare Münze nehme, was in den letzten 50 Jahren behauptet wurde. Im Jahre 1572 leuchtet in der höchsten Sphäre der achten, der Sphäre der Fixsterne, ein neuer Stern auf. Eher strahlender und größer als alle seine Nachbarsterne. Und noch bevor anderthalb Jahre um waren, verschwindet er wieder und fällt der Vernichtung anheim. Soll man fragen, was ist also mit der ewigen Dauer und der Unveränderlichkeit des Himmels? Wenn man es ihnen erlaubt, zertrümmern sie uns noch den ganzen Sternenhimmel. Ja, wohin kommt man? 5 Jahre später bestimmt der Däne Tycho Brahe die Bahn eines Kometen. Sie begann oberhalb des Mondes und durchbrach eine nach der anderen alle Kugelschalen der Sphären, der materiellen Träger, der bewegten Himmelskörper. Er trifft keinen Widerstand, er erfährt keine Ablenkung seines Lichts. Soll man also fragen, wo sind die Sphären? Das ist doch ausgeschlossen! Wie kann Christopher Clavius, der größte Astronom Italiens und der Kirche, so etwas überhaupt untersuchen? Skandal! Er untersucht aber. Er sitzt drinnen und glotzt durch dieses Teufelsrohr. Principiis obsta. Alles fing damit an, dass wir so vieles, die Länge des Sonnenjahres, die Daten der Sonnen- und Mondfinsternis, die Stellungen der Himmelskörper seit Jahr und Tag nach den Tafeln des Kopernikus berechnen, der ein Ketzer ist. Ich frage, was ist besser, eine Mondfinsternis 3 Tage später als im Kalender steht zu erleben oder die ewige Seligkeit niemals? Was steht hier in der Schrift? Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ajalon. Wie kann die Sonne stillstehen, wenn sie sich überhaupt nicht dreht, wie diese Ketzer behaupten? Lügt die Schrift? Nein, und darum gehen wir. Es gibt Erscheinungen, die uns Astronomen Schwierigkeiten bereiten, aber muss der Mensch alles verstehen? Die Heimat des Menschengeschlechts setzen sie einem Wandelstern gleich. Mensch, Tier, Pflanze und Erdreich verpacken sie auf einen Karren und treiben ihn im Kreis durch einen leeren Himmel. Erde und Himmel gibt es nicht mehr nach diesen. Die Erde nicht, weil sie ein Gestirn des Himmels ist, und den Himmel nicht, weil er aus Erden besteht. Da ist kein Unterschied mehr zwischen oben und unten, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Dass wir vergehen, das wissen wir. Dass auch der Himmel vergeht, das sagen sie uns jetzt. Sonne, Mond und Sterne und wir leben auf der Erde, hat es geheißen. Und steht es geschrieben. Aber jetzt ist auch die Erde ein Stern nach diesem da. Es gibt nur Sterne. Wir werden den Tag erleben, wo sie sagen, es gibt auch nicht Mensch und Tier. Der Mensch selber ist ein Tier. Es gibt nur Tiere. Herr Galilei, Ihnen ist etwas hinabgefallen. Hinauf, Monsignore. Es ist mir hinaufgefallen. Unverschämter Mensch. Sind Sie immer noch drinnen? Können Sie mit dieser Kleinigkeit wirklich nicht schneller fertig werden? Dieser Clavius sollte doch seine Astronomie verstehen. Ich höre, dieser Herr Galilei versetzt den Menschen aus dem Mittelpunkt des Weltalls irgendwohin an den Rand. Er ist folglich deutlich ein Feind des Menschengeschlechts. Als solcher muss er behandelt werden. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, das weiß jedes Kind. Gottes höchstes und geliebtestes Geschöpf. Wie könnte er es, ein solches Wunderwerk, eine solche Anstrengung auf ein kleines, abseitiges und immerfort weglaufendes Gestirnlein setzen? Würde er so wohin seinen Sohn schicken? Wie kann es Leute geben, so pervers, dass sie diesen Sklaven ihrer Rechentafeln Glauben schenken? Welches Geschöpf Gottes wird sich so etwas gefallen lassen? Der Herr ist anwesend. So, sind Sie das? Wissen Sie, ich sehe nicht mehr allzu gut. Aber das sehe ich doch, dass Sie diesem Menschen, den wir seinerzeit verbrannt haben, wie hieß er doch, auffallend gleichen. Eure Eminenz sollten sich nicht aufregen. Der Arzt. Sie wollen die Erde erniedrigen, obwohl Sie auf ihr Leben und alles von ihr empfangen. Sie beschmutzen ihr eigenes Nest. Aber ich jedenfalls lasse es mir nicht gefallen. Ich bin nicht irgendein Wesen auf irgendeinem Gestirnchen, das für kurze Zeit irgendwo kreist. Ich gehe auf einer festen Erde, im sicheren Schritt. Sie ruht. Sie ist der Mittelpunkt des Alls. Ich bin im Mittelpunkt. Und das Auge des Schöpfers ruht auf mir. Und auf mir allein. Um mich kreisen, fixiert an 8 kristallene Schalen, die Fixsterne und die gewaltige Sonne, die geschaffen ist, meine Umgebung zu beleuchten. Und auch mich, damit Gott mich sieht. So kommt sichtbar und unwiderleglich alles an auf mich, den Menschen, die Anstrengung Gottes, das Geschöpf in der Mitte, das Ebenbild Gottes, unvergänglich und... Eure Eminenz haben sich zu viel zugemutet. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür hinten und an der Spitze seiner Astronomen kommt der große Clavius herein. Er durchschreitet schweigend und schnell, ohne zur Seite zu blicken, den Saal und spricht, schon am Ausgang, zu einem Mönch hin. Es stimmt. Was ist? Die Entscheidung gefallen? Eure Eminenz müssen nach Hause gebracht werden. Ein kleiner Mönch aus der Untersuchungskommission des Clavius bleibt bei Galilei stehen. Herr Galilei, Pater Clavius sagte, bevor er wegging, jetzt können die Theologen sehen, wie sie die Himmelskreise wieder einrenken. Sie haben gesiegt. Sie hat gesiegt. Nicht ich. Die Vernunft hat gesiegt. Der kleine Mönch ist schon weg. Auch Galilei geht. Unter der Tür begegnet er einem hochgewachsenen Geistlichen. Ein Astronom begleitet ihn. Galilei verbeugt sich. Bevor er hinausgeht, stellt er einem Türhüter flüsternd eine Frage. Wer ist das? Seine Eminenz, der Kardinal Inquisitor.